Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen zur zweiten Soundcheck-Stunde. Am Mikrofon ist weiterhin Michael Frank. Neue und alte Musik der französischen Band Magma gibt's heute Nacht. Der lange Atem heißt die Sendung über Magma und das nicht nur, weil es die Band schon seit 1969 gibt. Stop. Oh,

Thank you. Um die französische Band Magma geht's heute Nacht in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. Der lange Atem heißt diese Sendung und den haben Magma immer wieder bewiesen. 6 Leute waren das, die gerade eine halbe Stunde lang ein Auf und Ab in Rhythmen, Melodien, Akkorden, Steigerungen und leisem Neubeginn zelebrierten. Die Meisterschaft der Magma-Musiker hat dabei viele Aspekte, zum Beispiel all diese Motivteile in der richtigen Reihenfolge auswendig zu lernen und zu spielen, die Präzision der Musiker und die Fähigkeit, lange Spannungsbögen vom leisen E-Piano-Perlen aufzubauen bis zur Ekstase und das bei zum Teil sehr langsamen Grundtempi. Neben Christian Ronder waren eben die beiden Pianisten Michel Graillet und Gérard Bicchialot zu hören, der Gitarrist Claude Olmos, Sänger Klaus Blasquist und der Bassist Yannick Topp, ein weiterer Gigant unter den Magma-Bassisten. Das war gerade eine Aufnahme, die in den Studios der Londoner BBC entstand, am 14. März 1974. Das Stück heißt Deux am Tag, was so viel bedeuten soll wie Zeit des Hasses. Deux am Tag ist der erste Teil einer Trilogie. Teil Nummer 3 handelt dann von dem Aufeinandertreffen eines messianischen Sehers vom Planeten Kobaya mit der Erdbevölkerung. Der Seher droht der Menschheit auf der Erde eine unaussprechlich schreckliche Verdammnis und Bestrafung für ihre Sünden an. Im Moment der drohenden Apokalypse erkennen zunächst nur einige ihre Fehler und ändern sich. Dem Tod entkommt die Menschheit nicht, aber sie geht, so habe ich die Erklärung von Ronders zumindest verstanden, die Menschheit also geht im Moment ihres materiellen Todes in eine andere geistige Daseinsform über, frei vom Negativen der irdischen Existenz. Mechanik Destructive Commando heißt der dritte Teil von Magmas Kobaya-Trilogie. Quasi alttestamentarische und auch noch dazu apokalyptische Mythen mit Heilsversprechungen für eine andere Welt sind nicht unbedingt mein Cup of Tea, aber Zweifel dieser Art verschwinden in mir immer wieder, wenn ich solche Musik höre. Es agieren gleich unter anderem Bernard Paganotti, Bass, Didier Lockwood, Geige und Christian Ronder, Schlagzeug. Ein weiterer Ausschnitt aus Mechanic Destructive Commando. Thank you. Magma Live 1975 vom ersten Live-Doppelalbum der Band waren das gerade knapp 10 Minuten aus Mechanic Sein, ein Ausschnitt wiederum aus Mechanic Destructive Commando. 19 Minuten von dieser Live-Version erschienen damals als vierte LP-Seite des Doppelalbums Magma Live. Für mich war dieses Stück die Einstiegsdroge für die Welt Magmas und das ist schon fast 30 Jahre her. Bis heute habe ich selten Musiker so ekstatisch die zugrunde liegenden Takteinheiten eines Stückes umformen, verändern, fast sprengen hören, wie hier am Schluss der Dialog von Geiger Didier Lockwood und Schlagzeuger Christian Wunder. Das ist für mich eines der spannendsten Musikerlebnisse, die man überhaupt haben kann. Und die anderen Bandmitglieder halten den Groove und brodeln und rasen im 7/8-Takt daher. Knapp 2 Stunden mit neuer und alter Musik von Magma sind fast zu Ende. Die Soundcheck-Folge lief im Deutschlandfunk. Ich sage an dieser Stelle schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Michael Frank. Zum Schluss noch der Beginn der Komposition Contacos Anteria Nummer 3 von Christian Wunder. Der Track ist auch die Schlussnummer von Magmas bisher letztem Album. Es erschien Ende 2004 und heißt Contacos Anteria. Gerade ist auch noch eine Live-DVD mit Aufnahmen aus dem Jahr 2005 erschienen. Diese DVD habe ich aber bisher leider noch nicht in meinem Archiv. Deshalb jetzt Magma, Anno 2004. Stella Wunder, Isabelle Feuillebois, Imiko Paganotti und Antoine Paganotti Gesang, James McGraw Gitarre, Emmanuel Borghi und Frédéric Dolznitz Klavier, Philippe Bussonnet Bass und Christian Wunder Schlagzeug und Gesang. Thank you. Kobaya, Eva Brandia Sunda.